Libyen, Ukraine, Iran, Venezuela. Die Außenminister der G7-Gruppe bearbeiten einen inzwischen vertrauten Krisenbogen. An vielen Stellen droht die Eskalation und Fortschritte verlaufen, wenn überhaupt, im Rhythmus zwei Schritte nach vorn, einer zurück. Gleichzeitig drängt sich ein Thema auf, das im jeweils eigenen Land zur Gefahr wird: die Einflussnahme von autokratischen Mächten auf Meinungsbildung und Wahlen in den liberalen Demokratien. USA, Ukraine, Bundestag. Der britische Außenminister Jeremy Hunt zählt hier in Dinar Beispiele auf. We know this has happened in the United States. We know it's happened in Ukraine. We've had hacking attacks on the British Parliament, on the Bundestag. Chrystia Freeland hat diese Erfahrung möglicherweise noch vor sich. Die kanadische Außenministerin wurde hier gefragt, ob sie eine solche Gefahr für die bevorstehenden Wahlen im eigenen Land sieht. Our judgment is interference is very likely. Wir glauben, das wird sehr wahrscheinlich geschehen. Es geht dabei gar nicht so sehr darum, ein bestimmtes Wahlergebnis zu erreichen. Es geht um eine gezielte Polarisierung der Gesellschaft. Das Vertrauen in funktionierende Demokratien soll erschüttert werden. As citizens of democracies more cynical about the very idea that democracy exists and that it can work. Was also tun? Fragt man den Bundesaußenminister hier beim G7-Treffen, dann klingt das noch recht vage. Ich glaube, dass wir mehr international zusammenarbeiten müssen, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, was wir dagegen tun können, wie das im Einklang mit dem Völkerrecht sein kann, inwieweit das defensiv ist. Namen fallen hier in Dinar selten. Von gegnerischen Mächten ist die Rede oder von Nicht-Demokratien. Einzig Jeremy Hunt nennt Russland als Verdächtigen beim Namen. We know that states like Russia have got a thought-through strategy to interfere in democratic processes in Western countries. And so dissension and chaos wherever they can. Wir wissen, dass Russland eine sehr durchdachte Strategie verfolgt, um sich in demokratische Entscheidungen in der westlichen Welt einzumischen und Chaos und Streit zu säen, wo es nur kann, so Hunt. Heiko Maas ist da vorsichtiger. Gerade wenn er im Kreis seiner Amtskollegen auch Themen wie die Lage im Iran und in der Ukraine berät, dann ist für ihn klar, dass es da ohne oder gegen Moskau keinen Fortschritt geben wird. Steht Russland also aus seiner Sicht in Sachen Cyber am Pranger? Pranger steht niemand, aber wir wissen, dass es Staaten gibt, die im Cyberraum aggressiv unterwegs sind. Auch das muss Thema von Gesprächen und Thema des Dialoges werden. Es kann nicht sein, dass es dort einen wilden Westen gibt, ohne dass das auf der internationalen Bühne zu Konsequenzen führt. Die Gefahren sind spätestens seit dem Brexit-Referendum und den letzten US-Präsidentschaftswahlen bekannt. Mit Blick auf die Zeit danach unterscheidet der britische Außenminister Erfolge und Erfolglosigkeit deutlich. We are getting much, much better through working together at fending off these attacks when they happen. What we don't do at the moment is deter them from happening in the first place. Was die Abwehr betrifft, werden wir durch internationale Zusammenarbeit immer besser, so der britische Außenminister. Was uns bisher nicht gelingt, ist, diese Angriffe im Vorfeld zu verhindern. Konkrete Ergebnisse darf man von diesem Treffen nicht erwarten. Es dient vor allem der Vorbereitung des G7-Gipfels in Biarritz Ende August. Doch es ist hier in Dinar wieder deutlich geworden, dass neben einer langen Liste internationaler Krisenherde potenziell zersetzende Gefahren vor der eigenen Haustür lauern.